Was zum Teufel? Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über eine sehr seltsame, wirklich strange alte Horror-Game-Reihe, und zwar Dino Crisis. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Dino-Jäger eingeladen. Hallo, Mr. Dino-Jäger, wie geht's? Hallo, ich habe den T-Rex da hinten in dem Gehege eingesperrt. Hervorragend, da kommt er bestimmt nicht raus, um uns zu verfolgen. Nee, jetzt naja, hätte ich abgesperrt, würde nicht rauskommen. Oh, oh. Nein, es ist wie immer der gute Markus. Hey, Markus, wie geht's? Hey. Hast du irgendeinen Teil der Dino Crisis Spiele gespielt? Und wenn ja, wie bist du dazu gekommen? 1 und 2, und ich bin dazu gekommen, weil ich tatsächlich die Ausrede benutzt habe. Guck mal, das ist nicht gruselig, da sind Dinos drauf. Du weißt doch, so Resident Evil Ersatz. Ja, ja. Wie Resident Evil darf ich nur am Tag spielen, wo man nichts sieht. Lass mich das spielen, da sind Dinos drauf. Ich erinnere mich noch an das Logo von dem Ding. Bei uns kam es am 29. Oktober 99, perfekt, direkt Tage vor Halloween, hervorragend. Kam es 99 auf jeden Fall, kam es raus. Und es erschien damals für die PlayStation, für das Dreamcast. Für die PlayStation 1 für das Dreamcast. Und du hast so eine Raptorenklaue gesehen. Da stand einfach nur drüber Dino Crisis. Mehr stand nicht drüber. Ja, mich hat es tatsächlich getriggert mit dieser Dino-Klaue. Ich habe damals so gern alles mit Dinos angeschaut, mir angehört. Ich auch. Sogar richtige Reportagen über Dinos angehört. Das ist irgendwie so ein Jungs-Ding, oder? Kann das sein? Und ich saß dann in der Videothek und da war Dino Crisis einfach im Abverkauf. Ah. Und da habe ich gesagt, das muss ich haben. Drum so dieses, weißt du, dieses innere Kind, das dir sagt, hier, spielst, du hast lang kein Resident Evil mehr gespielt. Und da sind Dinos drauf. Das war auch eine Idee von mir. Ich kann das bestimmt am Tag spielen, weil so dunkel wird es schon nicht sein. Oh nein, es war nur komplett dunkel. Und, ja, Fehlanzeige. Es war noch schlimmer als Resident Evil, vom Ehrlichkeitsgrad. Ja, und es war auch fucking gruselig, um ehrlich zu sein. Echt? Fandest du? Also fand ich schon, ich war damals sehr, sehr schreckhaft. Wer Dino Crisis nicht kennen sollte und sich jetzt fragt, vor was zur Hölle reden die eigentlich? Ja, wenn man es mal so ganz kurz anspricht, könnte man eigentlich sagen, das bessere Jurassic Park Game irgendwie. Ich würde es tatsächlich beschreiben als, nimm Resident Evil, pack es mal ins Freie und ersetz jeden Zombie durch ein Dino. Richtig, ja. Dann hast du Dino Crisis. Es ist ein Action-Adventure und ein Survival-Horror-Game, weil es ist tatsächlich mit derselben Engine erstellt wie Resident Evil damals. Im Gegensatz zum damaligen Resident Evil-Spiel wird Dino Crisis in Echtzeit berechnet und besitzt keine starren vorgerenderten Hintergründe. Die Hintergrundgrafik wird deshalb wirkt halt weniger detailliert als Resident Evil. Jedoch erscheinen die Texturen auch beim starken Zoom der Kamera nicht verpixelt. Das ist ziemlich ganz cool gewesen. Die Charaktere sind lebensnah animiert und weisen Details wie zum Beispiel Augen und leichte Gesichtszüge auf. Das heißt, sie sind keine Klötzchen mehr. Trotz dieses Detailreichtums läuft das Game nicht ohne Einbrüche der Framerate. Ich erinnere mich daran, dass es sehr oft angefangen hat zu ruckeln. Und das immer an den passenden Stellen, muss man sagen. Selbstverständlich, ja. Die musikalische Untermalung von Dino Crisis ist in einer futuristischen Free-Jazz-Komposition vergleichbar. Es hat so Free-Jazz-Musik. Das ist so eine sehr, sehr seltsame Mischung auf jeden Fall, aber die Musik war eigentlich ziemlich cool. Wenn man sich jetzt fragt, was genau ist das jetzt eigentlich? Ja, wie Marco schon gesagt hat, das ist Resident Evil nur mit Dinos. Es handelt nämlich von einer Militärspezialeinheit, dessen Auftrag ist es, einen Forscher namens Dr. Kirk zu finden. Dieser und rund 150 Mitarbeiter kam angeblich beim Unfall in einem Labor auf eine Insel um und nachdem die Regierung die Gelder für seine Experimente gestrichen hatte. Tatsächlich will die Regierung jedoch nur seine Erfindung, die sogenannte dritte Energie, finden. Das Team setzt sich auf einer Insel ab Wobei das Mitglied, das erste Mitglied direkt von dem Tyrannosaurus Rex gefressen wird. Nicht nur irgendeinem Tyrannosaurus Rex. Wohlgemerkt, unbemerkt von den anderen. Es ist der Tyrannosaurus Rex. Ja. Auf der Insel Ibis Island, Ibis La Sonna, es war ja die Insel aus Jurassic Park, sehr schön, befindet sich eine große militärische Forschungsanrichtung, in der nur einige Leichen von Wachen und Forschern vorgefunden werden. Die Spezialeinheit besteht aus Spielraumprotagonisten Regina, die du spielst eine weibliche Hauptdarstellerin, und zwar Regina, dem als dominant und rücksichtslos beschriebenen Anführer Gale sowie den technisch begabten Rick. An Rick kann ich mich gar nicht erinnern. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte echt, es war nur sie und Gale. Er. Nee, Rick. Also Rick und war Rick, doch der dominante Militärtyp, so dieser typische Army. So wie das war Gale. War das Gale? Gale, der technische war Rick. Da kann ich mich an Rick nicht erinnern. Aber Rick ist für mich so ein typischer Army-Name. Eigentlich also, schon, ja. So wie ich mir damals einen Marine vorgestellt habe, so war Gale. Gott, das fühlt sich so falsch an. Schon bei Handlungsbeginn wird der Spannungsbogen aufgebaut, in dem von einem vorherigen gescheiterten Mission berichtet wird. In diesem hatte Agent Tom die Anlage zuvor als Forscher infiltriert. Der Spieler trifft außer auf seinen Teamkollegen und Dr. Kirk kaum eine andere lebende Person. Dafür feindlich gesinnte Dinosaurier, unter anderem Velociraptoren, Pterizinosaurier, Compos Gnatus, Dr. Kirk will unbedingt seine Experimente zu Ende bringen und flüchtet tiefer in die Anlage. Das heißt, du verfolgst ihn halt die ganze Zeit. Da die Agenten nicht über die nötigen Schlüssel, ID-Karten, etc. verfügen, kann er dem Spieler immer wieder entkommen. Im Laufe des Spiels wird mehr und mehr über die dritte Energie und Kirk enthüllt. Am Schluss wird der Generator der dritten Energie erreicht. Dieser muss aktiviert werden, um den sogenannten Vortex zu zerstören. Ein Nebeneffekt, bei dessen Experiment auftrat und jetzt den Fluchtweg der Spielfiguren versperrt. Weiter ist sich durch den Vorfall ein Raum in die Gegenwart mit rund von 56 Millionen Jahren ausgetauscht worden. Daher die Ankunft der vielen Dinosaurier. Das heißt, die sind halt einfach da. Weil er ein Portal geöffnet hat, was er nicht hätte öffnen sollen. Also mir war es egal, warum die da waren. Und ich fand es halt sogar. Ich erinnere mich noch an eine großartige Stelle, in dem du mit Regina. Du hast am Anfang hast du keinen Dinosaurier gesehen. Nur so ganz kurz, wie der eine Typ vom Tyrannosaurus Rex gefressen wurde. Und danach ist der T-Rex verschwunden. Und die haben das auch irgendwie nicht bemerkt. Das fand ich super. Und dann hast du eine Stelle gesehen, du hast so einen Forscher gefunden, ne? Mhm. Mit dem hast du geredet und urplötzlich aus dem Nichts kommt der scheiß T-Rex durch das Fenster durch. Schnappt den Typen, frisst ihn und verschwindet. Aber das war doch klar, dass der da rauskommt. Es war so gut. Gut, vielleicht war es für mich nicht gruselig, weil ich die ganze Zeit dran saß. Komm schon, Dino, ich warte auf dich. Ich erinnere mich noch dran. Ich hab's nicht durchgespielt, das weiß ich. Ich hab's aber angespielt. Also bei mir war das so, ich bin drauf gestoßen, als es irgendjemand mal für PC irgendwohin mitgebracht hat. Gab's nämlich auch für PC den Teil. Echt? Ja, und da habe ich ihn mir mal angeguckt und das war's. Ich habe also nur den Anfang gesehen. Mehr habe ich davon nicht gesehen. Ich fand das Spiel ziemlich witzig, in dem Sinne von, es ist halt wie ein Resident Evil. Ich hab's mir vor Jahren selber nochmal im PSN-Store gekauft und hab's dann nochmal gespielt und ich hab mich kaputt gelacht an manchen Stellen. Wie unglaublich bescheuert das eigentlich war. Oh Gott, also ich hab's geliebt, ich hab's durchgespielt. Ich fand das Ding damals eigentlich zu gruselig. Heutzutage finde ich es ziemlich witzig und sehr, sehr, sehr großartig. Ich meine, hätten ein bisschen knackiger sein können. Ja, das schon. Aber dieser T-Rex ist so, ist eigentlich so wie der Nemesis aus Teil 3 von Resident Evil. Ja. Er taucht immer mal wieder auf, bringt andere Leute um. Irgendwann sind es auch mal zwei T-Rexe. Ich weiß gar nicht mehr, ob es später dann auch zwei waren. Das kann ich dir gar nicht sagen. Kann auch sein, dass ich es mit dem zweiten, aber nein, im ersten Teil waren es irgendwann mal zwei T-Rexe. Tyrannosaurus, der größte Gegner des Spiels. Man tritt zwar nie direkt gegen ihn an, aber muss viermal um sein Leben kämpfen. Ja, du musst, glaube ich, abhauen und irgendwie sowas. Ja. Und irgendwas drücken. Ja, ja, das weiß ich auch noch. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also ich fand's richtig gut. Es ist halt, naja, es ist halt ein Gruselspiel mit Dinosauriern. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Finde ich witzig. Wusstest du da eigentlich, dass es mehrere Teile davon gibt? Von Dino Crisis? Dino Crisis. Ja, es erschienen zwei Fortsetzungen. Eins mit dem Titel Dino Crisis 2, das kam raus 2000 für die PlayStation, 2003 für Windows, und Dino Crisis 3 2003 und kam das nur für die Xbox. Während die Handlung des zweiten Teils direkt an den ersten Teil anschließt, wurde Teil 3 ins Jahre 2584 und an Bord eines verlassenen Raumschiffs verlegt. Den Teil habe ich gespielt. Ich bin froh, den dritten Teil nie gespielt zu haben. Ich habe den dritten gespielt. Weil ich habe nur 1 und 2 gespielt und die ziemlich schnell nacheinander. Und ich fand die beide gut. Indem Mitglieder einer intergalaktischen Eingreiftruppe gegen den namensgebenden Dinosaurier kämpfen müssen. Im weiteren Teil des Franchises sind derzeit nicht geplant. Am 17. Dezember 2002 erschien auch der dritte Teil aus der Gun-Survivor-Reihe, welcher als Gun Survivor 3 Dino Crisis vermarktet wurde. Das sind so Gun-Shooter, kennst du vielleicht. Ja. Oder so eine Lightning-Gun hast. Das Spiel ist ein reiner Shooter, erschien in Japan als Gun Survivor 3 und im Westen unter Dino Stalker für die PlayStation 2. Dino Stalker! An Teil 2 kann ich mich fast nicht mehr erinnern. Du? Also ein bisschen dämmert es noch, aber mehr hängen geblieben ist tatsächlich der erste Teil. Also hier steht, eine Spezialeinheit gelangt durch ein Zeittor in einen prähistorischen Urwald und wird von Velociraptoren und einem Tyrannosaurus Rex überrascht und gejagt. Die beiden Hauptcharaktere, die im Spiel abwechselnd gesteuert werden, Regina, bekannt aus dem Vorgänger, und Dylan, entkommen knapp dem Gemetzel und bekommen ab und zu Unterstützung, Gesellschaft von einem Mitstreiter namens David. Ich weiß nur, dass die ständig getrennt werden, die zwei. Ja, ja. Angefangen ständig. Bei einer verlassenen Forschungsbasis, über eine Unterwasserbasis und letztendlich in einer riesigen Einrichtung samt Zeittor. Lernt der Spieler die Charaktere besser kennen und kommt hinter das Geheimnis der futuristischen menschlichen Gegner und deren Beziehung zu Dylan. Ich kann mich an den Teil fast nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, es war sehr viel grün und der Anfang war ziemlich witzig, weil das komplette Team bis auf die beiden eigentlich zerfetzt wurden. Ja, ja, und nur grün war es nicht, muss man sagen. Am Anfang war es sehr viel grün, weil es waren auch immer viele Tore überwuchert. Dann hast du ja einen Seitenschneider und alles gebraucht. Der zweite war auch actionlastiger als der erste. Du hast, glaube ich, mehr Sachen zum Ballern gehabt und ziemlich viel Munition. Ja, und du hast auch ziemlich viel ballern können. Weil da kamen immer mal wieder Dinos irgendwo einfach her, die du niedergeshootet hast. Ja, richtig, aber ich fand halt die Wasserstation, die hat mir gut gefallen. Also der zweite Part quasi von den dreien. An was ich mich aber nicht mehr erinnern kann, ist dieser Zeitreise-Part. Bis du es mir jetzt erzählt hast, wusste ich nicht mehr, dass es da um Zeitreisen geht. Ich dachte ernsthaft, die sind auf so einer Art Insel, wenn du mich jetzt gefragt hättest. Und da war halt so ein Dino-Park, du weißt schon, Jurassic Park. Das wäre ziemlich witzig gewesen. So hatte ich das immer in Erinnerung bei Dino Crisis 2 und jetzt kommt er hier mit Zeitreisen. Aber dadurch gab es halt noch diesen dritten Teil, von dem den habe ich gespielt damals, der war unglaublich dämlich. Weil du halt im Prinzip, du hattest Dinosaurier im Weltall. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Ja. Es hört sich unglaublich bescheuert an. Es ist auch unglaublich bescheuert. Man kann sich da ein schönes Playthrough oder mal ein paar Klassik-Dinger angucken. Waren wenigstens Aliens auch dabei? Nein, es sind keine Aliens, es sind Dinosaurier. Im Weltall. Auf einer Raumstation. Du musst dir vorstellen, Dead Space. Mit Dinos. Jetzt stelle ich mir mal so einen riesen T-Rex vor, wie er im Weltall dir durch diese ganzen Gänge von einer Raumstation hinterherrennt, alles zerstört um sich rum, die Lebenserhaltungssysteme ausfallen, weil er alle Kabel mitreißt. Du lachst es, ich glaube, das ist das Finale von dem Ding gewesen. Und jeder stirbt. Nein, nicht ganz, die überleben das Ganze. Aber dennoch, es ist endbescheuert auf jeden Fall. Hast du es durchgespielt? Nein, habe ich nicht. Aber ich würde tatsächlich interessieren, wie es endet, ob sie diesen typischen Alien-Move machen. Ganz am Ende dieses Ultra-Viech auf so eine Luke zu stürzen und dann ganz schnell aufmachen, dass es ins Weltall rausgezogen wird. Gibt's leider nur für die Xbox 1. Kam aber bei uns im 2003 kam das raus. Naja, kann man das nicht auf Xbox 360 dann spielen? Kann man, ja. Kriegt man bestimmt noch irgendwo her. So für 10 Cent oder so. Befürchte ich nicht. Okay, 20. Ich befürchte mehr, dass es ein bisschen mehr kosten wird, leider. Ah, du meinst, es ist im Game Pass enthalten? Nein, das ist nicht im Game Pass enthalten. Das wär geil, wenn es im Game Pass enthalten wäre. Nein, ich schätze mal, dass es relativ schwer wird, so ein Ding nochmal zu kriegen. Ja, gute 32-33 Euro für Dino Crisis 3. Geht ja noch im Verhältnis zu anderen Spielen. Für die Gebrauchtfassung. Spielen hätte ich es gerne mal. Ich hab's leider nicht mehr. Spielen hätte ich es gerne nochmal. Vielleicht gibt's es ja auch noch irgendwann im Shop, im Online-Shop. Es kann ja sein, dass es auch irgendwann mal da auftaucht. Warum nicht? Auf jeden Fall. Dann dachte man sich, hey, es gibt nichts mehr zu Dino Crisis, ne? Schade. Und dann 19 Jahre später, auf einem State of Play von ein paar Wochen oder von ein paar Monaten, kam urplötzlich ein Spiel von Capcom, die Spiele sind von Capcom übrigens, wurde urplötzlich ein Spiel angekündigt namens Exo Primal. Exklusiv für die PlayStation. Der Koop-Shooter sieht aus, es ist ein Koop-Shooter, leider nicht mehr das, was man vorher hatte mit Survival-Horror. Aber das Ding sieht aus wie eine Mischung aus Anthem und World War Z, nur gegen Dinosaurier. Da öffnet sich ein Portal, du musst dir vorstellen, da öffnet sich ein Portal und da kommen ungefähr eine Quadrillionen zig Bazillionen Dinosaurier auf einmal raus. Und ihr müsst die bekämpfen. Ja, klar, fällt mir spontan nur Starship Troopers dazu ein. So ein bisschen, ja. Genau so eigentlich, ja. Ich stell mir gerade vor, wie du gemeinsam mit deinem Koop-Kollegen dran stehst, jeder auf so einer Gatling-Gun. Dinos! Ja, richtig. Einer von denen, einer hat ein Schild, einer hat eine Gatling-Gun, einer hat. Es ist tatsächlich so ein Koop-Shooter, verglichen so ein bisschen mit Anthem. Nun gut. Und massig Dinosaurier. Zum Beispiel kam da auch so irgendwas mit 4 T-Rex oder sowas, kam so aus dem Portal gepurzelt. Und ihr müsst die halt umbringen. Das ist halt, sah sehr geil aus. Fand ich. Es sah nach seinem spaßigen Schwachsinn aus, einfach nur. Gut, kam bei einigen Fans nicht gut an, weil sie mehr auf so ein erstes Dino Crisis gehofft haben. Wobei, das ist eigentlich auch eine geile Idee, wäre, wenn man auch wieder, da haben wir es auch wieder, macht uns Dino Crisis nochmal genauso wie das Resident Evil 2 Remake, bitte. Dino Crisis Revival. Ja, Dino Crisis Revelation. Da wäre man wieder. Oder Revelation, ja. Da wäre man wieder, Revelation. Oh Gott. Nee, da hätte ich Bock drauf, ehrlich gesagt. Stell dir auf vor, so die drei Charaktere mal so richtig in High Definition, 4K, Full HD. Also Dino Crisis in der Grafik von Resident Evil 2 Remake nehme ich. Das wäre richtig witzig. Macht das Spiel komplett wahnsinnig. Macht das Spiel komplett irre. Macht's mit Zeitreisen, macht's mit mehreren Dinos, macht's von mir aus mit unechten Dinos, ist vollkommen egal. Macht's einfach, da hätte ich Bock drauf. Es gibt so viele Dinosaurier-Games, aber zu wenig Horror-Dinosaurier-Games. Bevor er das macht, bringt mir erstmal Dino Crisis 1 und 2 so wieder. Wiese waren nur hübscher. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ja gut, man kann sie noch kaufen im PSN Store auf der PlayStation 3. Aber ich will sie hübscher. Nee, ja gut. Stimmt, ja. Wär geil. So einfach nur, inwiefern hübscher, wie meinst du das? Naja, genauso wie du sagtest, ich will exakt das gleiche Spiel wie damals in der Grafik von Resident Evil 2. Sonst müssen sie nichts ändern, storytechnisch und so gar nichts. Ich will in dieser geilen Grafik vor diesem Dino weglaufen. Es gibt anscheinend, ich habe mal nachgegoogelt, was es, ob es ein Survival-Horror-Game noch gibt. Es gibt anscheinend ein Spiel namens Deathground, wo du vor Dinosauriern flüchten musst. Das wurde angekündigt. Okay. Im Prinzip, ja, du bist in einem Jurassic Park, ne? Das ist ein Solo- oder im Koop Survival-Horror-Game that throws the player into a desperate battle of survival against deadly AI dinosaurs. Das klingt cool. Du könntest dir sozusagen vorstellen, es ist wie Alien Isolation mit Dinosauriern. Das ist eine geile Idee. Alien Isolation mit Dinosauriern. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein T-Rex aus dem Lüftungsschacht ganz plötzlich rauskommt. Es ist aber eine geile Idee, wenn man sich das so überlegt. Gefällt mir die Idee. Werde ich mal verfolgen, das Spiel. Ist noch nicht erschienen, kommt erst noch raus. Vielleicht wird's ja gut. Aber das ist das Einzige, was halt noch so ein... Also noch so ein Survival-Horror-Ding mit Dinosauriern hat irgendwie. Cool wär's, wenn's gut wird. Schauen wir mal. Aber dennoch, Leute, neues Dino Crisis. Wäre geil, oder halt die alten noch mal neu auflegen, wäre auch ganz nice. Ja, da würde ich sagen, ich danke dir, Markus, dass du immer da warst. Immer wieder gern. Bei dem kleinen Ausflug in Dino Crisis. Wir hoffen, dass es vielleicht noch mal was geben wird. Wäre cool. Wenn nicht, ja dann... Wir können es leider nicht beeinflussen. Dann programmieren wir es selber. Mit was? Mit RPG Maker XP oder was? Nee, wir nehmen den VX. Ah, genau, stimmt, keine bessere Grafik. Alles klar. Ich danke dir, Markus, dass du da warst. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber ärgert bloß keinen T-Rex. Macht's gut.